Verkehrsminister Ramsauer sehen im ehemaligen Bahnchef den richtigen Mann, damit das um Jahre verspätete Milliardenprojekt wieder in Gang kommt. Grünen-Chefin Künast sagte wörtlich, wenn man denkt, schlimmer geht es nicht, überzeugt einen der Aufsichtsrat zuverlässig vom Gegenteil. Der Vorsitzende des Flughafenuntersuchungsausschusses Delius nannte die Personalie einfallslos. Kaputte Scheinwerfer, Bremsen oder Reifen. Jedes fünfte Auto ist im vergangenen Jahr bei der Hauptuntersuchung der Gesellschaft für technische Überwachung durchgefallen. Damit ist der Anteil erneut um gut 2 Prozentpunkte gestiegen. Die Quote der Autos, welche die Hauptuntersuchung ohne jede Beanstandung überstanden haben, lag bei fast 54%. 25% hatten geringe Mängel. Im Rhein-Main-Gebiet ist Salat in den Handel gelangt, der mit Rattengift verunreinigt ist. Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz mitteilte, wurde der Salat aus Italien bei einem Lebensmittelmarkt in Offenbach und von pflegenden Händlern in der Region verkauft. Er könnte Spuren von Rattengift in Form von kleinen blauen Granulaten enthalten. Wer den Salat gegessen hat, sollte in jedem Fall einen Arzt aufsuchen. Rosa gegen Aggressivität. Diese Rechnung ist in Dortmund nicht aufgegangen. Dort war eine Gefängniszelle rosa gestrichen worden. Das Ziel, der 14 Quadratmeter große Raum, sollte aggressive Gefangene schneller beruhigen als die übliche blass gehaltene Sonderzelle. Doch dieser Effekt ist nicht eingetreten, sagte eine JVA-Mitarbeiterin. Inzwischen wurde die Zelle wieder weiß gestrichen. Tja, grün wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Grün ist die Hoffnung, ne? Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Noch nicht alles im grünen Bereich, aber fast. Staus und Behinderung mit einer Meldung A5 Basel Richtung Frankfurt zwischen Ettlingen und dem 3 Karlsruhe Baustelle. 2 Kilometer Stau und ein Restblitzerlein auf der Straße Offenburger Ei Richtung Goldscheuer, Höhe Hohenhurst im 70er Bereich. Allen unterwegs eine gute Fahrt. Ich bin Volker Frank, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und jetzt heißt es, lass das mal den Charlie machen. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Party total. Ja, volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. Leute, jetzt geht's los. Jeden Tag freu ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Footballstar Al Bundy. Hey, Nachtschwärmer, jetzt kommt vielleicht eine geile Sendung. The girl them's killer, chit. Thunderball, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. I'm gonna be the boss.

Ja, willkommen! Ja, nur keine Angst hier. Auch wer nicht singen kann, kommt ran. Also, los geht's. Ja, willkommen, wer sich noch zugeschaltet hat. Hier ist Hit Radio Ohr am Freitagabend. Und heute ist euer Charlie 2000. Hier sind meine ersten Spezialgäste. Langsam stinkt's mir, immer wieder hierher zu kommen. Ach komm, Peggy, Bundy, du bist doch gern bei mir. Und Erl, was macht sie wieder für ein Gesicht? Was sollte nicht stimmen? Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Das wird sein. Sie wollen Erotik? Ja. Sie wollen Spaß und Spannung? Ja. Dann gibt es nur eines. Yeah. I like beautiful things. I just do be happy. You and er die Puppen tanzen lässt, ist gewaltig der Bär los. Das ist genau der Rhythmus, wo jeder mit muss. Oh, kann schlimmer werden. Maul halten! Now greetings to the world. Voice of the one big Gangzilla alongside Skrillex. Dempfenu! Gleich 19.34 Uhr. Willkommen Nachtschwärmer am Freitag. Heute haben wir den Tag der Frau. Peggy Bundy. Hast du auch was zu bekommen zum Tag der Frau? Oh ja, dasselbe, was er mir jedes Jahr was schenkt. Denn? Was denn? Eine ganz schnelle, kurze Nummer. Friday. Friday. Friday. Das Wochenende beginnt. Thank God it's Friday. The weekend starts. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. Take on me. Let me see.

Hip-Hop contra House. Zwei Floors, zwei Styles. Morgen Samstag im Codex. Dann heute in einer Woche ist die nächste Single Party am 15. März. Codex Club in Aachen. Connection complete. Samstag, 16. März. Steigt die nächste Durstlöscher-Party im Codex. Das gibt eine Durstlöscher-Geburtstagsparty. Jede Menge DJs da, drei Techno-Floors, Balthasar und Jack Rock. Codex Club in Aachen. Marika Rossa, Pappenheimer, Future Tricks, Adriana Rosso. Steven B., Goodfellas, Janni Salpingidis, Alexander Zirkel, Morastisch, Gillian Hüsam, Buck, Errol und Hausarzt. Ab 18 Jahre. Samstag, 16. März im Codex, also morgen in einer Woche. Ihr wisst Bescheid? Alles klar. Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Schalt das Radio an. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, Al, dass du Werbung für mich machst. Guten Tag. Sein Name ist Null. Null, Null, Nix. Ganz recht. Der tierisch abgedrehte Extraordinär. Charlie 2000. Charlie 2000. Er ist der unmusikalischste seiner Art. Seine selbstgemachten Gesangsbücher will niemand haben. Doch er gibt niemals auf. Mein kleiner grüner Kaktus! Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Horror wussten. God money, I'll do anything for you. God money, just tell me what you want me to. God money, nail me up against the wall. Wants it all. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. Got like a hole, black as the soul. I'd rather die than give you control. Head like a hole, black as the soul. I'd rather die than give you control. Ich dachte jetzt alle, Kalle Jepsen wäre dran. Ne? Da ist nur der Musikteppich. Das ist was ganz anderes. Und in dieser Sendung laufen mindestens 95% aller Songs so ähnlich. Verändert, ganz anders als sonst. Und ich sage nochmal Hallo Nachtschwärmer. Sender eingestellt. Absolut spitzenmäßig, hä? Falco und Jean-Paul. Wir haben 19.56 Uhr am Freitagabend. Ah, vorher hatten wir wieder ellenlange Werbung, hä? Gut, dass ich keine Nachrichten hier habe. Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ach komm. Ja. Und das Tittenmagazin. Ach komm, wir brauchen doch keine Nachrichten hier. Schuhnachrichten schon gar nicht. Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Nie im Leben. Das ist gut. Das ist stark. Megapower direkt aus der Kiste. Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Ready?

Ja, da kann man sagen, neu und alt, hä? Katy Perry vorhin. Wir haben 20:02, 2 Minuten nach 20 Uhr. Volle Power ins Wochenende. Und wir schauen kurz, was die Brüder da machen. Tun die Helfman-Brüder, hä? Die zwei. Charlie und Alan. Warum bin ich in deinem Bett aufgewacht? Säuferkoma. Ja, genau. Ich habe einen Ausschlag auf meinem Privatgelände. Privat? Wenn Sie noch mehr Verkehr da unten hätten, müssten Sie Ampeln aufstellen. Was gibt's? Naja, ob du es glaubst oder nicht, ich... Nächster Versuch, Baltimora und Adele. Sandboy und Adele. Nachdem er was zu vermelden hat, schreibt an studio@hitradio-ohr.de oder bei Facebook gibt ein Charlie 2000 Fan. Charlie und 2000 in Zahl und Fan. Das kann ich auch einsehen hier. Sagen, wo hier der Bär los ist? Hitradio Ohr. Jeden Freitag, 19 Uhr. Alles, was Spaß macht. Langeweile ist out. Party total. Ist der volle Kult. Metal-Rocker, braut, bittersüß und voll verzaut. Die Sorte Girl, die dich auch mit dem Hocker vom Hocker haut. Sie stand auf Head, bang, ich bang, wenn mit beim Blick in die Sterne hörten wir gerne Rammstein und Kiss. Sie war eine BBL-Jura-Studentin, schwer gepflegt, aus reichem Haus. Shoppen war ihr einziges Hobby, mein Erbe hat sie aufgeraut. Schnell noch ein Kaffee auf den Champs-Élysées. Meine Freunde sagten, dass ich doch ne Macke haben muss. Doch sie war meine Dancehall Queen. Wir tanzen barfuß im Club. Sie kauft mich ständig und dann Tisch immer auf XXX. Auf ihren Hintern stand gestochen scharf 666. Ich will nur eine mit Herz, Kopf, Arsch und Bett. Draußen Prinzessin und ein Freak in meinem Bett. Ein klein bisschen Lady, ein klein bisschen. Mit Herz, Kopf, Arsch und Bett. Draußen Prinzessin und ein Freak in meinem Bett. Ein klein bisschen Lady, ein klein bisschen Gaga. Sowas find ich voll perfekt. Ist doch so ein wildes Ding. Oh yeah. Ist doch so ein wildes Ding. Oh yeah. Ist doch so ein wildes Ding. Oh yeah. Ich brauch ein wildes Ding, ja. High Radio. High Radio. Self-important nihilists. Well, according to your marketing, alternative radio. Nachtschwärmer Spezial. Den hörst du. You better ask somebody. What a beautiful day. Right.

Single, Freitag 15. Single Party. Da erkennt ihr das Prozedere. Wieder mit Armbändern, Briefe schreiben und so weiter. Dann kommt morgen in einer Woche, Samstag, der 16. März. Durstlöscherparty im Codex. Codex Club in Aachen. Und zwar feiern die 2 Jahre Durstlöscher. Das wird richtig ein knalleheißes Line-Up. Balthasar und Jack Rock, Marika Rosa, Pappenheimer. Auf 3 Floors übrigens. Future Tracks, Adriana Russo, Steven B., Goodfellas, Gianni Salpindikis oder so ähnlich, Alexander Zirkel, Motastisch, Kilian Hüssam, Buk, Airol, Hausarzt. Das sind nur ein paar von den DJs, die da auflegen werden. Einlass ab 18. Das Löcher. Codex Club in Aachen. Connection complete. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Probably the best beer in music. Coming up. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Ihr seid ja vollkommen richtig, ganz klar. Ja, deine Augen machen bling, bling, bling, bling, bling. Hier helfen keine üblichen Mittel. Schwester? Keine Ahnung, was daran so toll sein soll. Himmlische Zeiten für Nachtschwärme. Ja, seinen Tag, Bobby McFerrin. Ha, super! Die doofe Witze-Ecke. Look at that, we gon' never stop grinding. Every cloud gotta have a silver lining. It's just perfect timing. Here we go, another move, we shining. Look at that, we gon' never stop grinding. Every cloud gotta have a silver lining. I just cruise around town with my beats in the system. I might see something pull over. Also, okay, Frau Huber hat Drillinge bekommen. Der 7-jährige Bruder wird gefragt, wie sie heißen. Er meint, oh, so ich Papi verstanden habe, Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, 3 auf einen Schlag, das ist hart. So, Blondini Petra will sich scheiden lassen. Ihr Anwalt sucht nach Gründen. Er fragt sie, trinkt er? Nein. Brüllt, tobt oder schlägt er? Auch nicht. Wie steht es mit der Treue? Petra strahlt. Ja, da kriegen wir dran. Unser Jüngster, der ist nämlich nicht von ihm. Hallo, hallo Blondies. Okay. Hallo Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auf für diesen One. Yay. Ist das schön, schön, so schön. Nee, das ist das schön. Get away. 20.34 Uhr. Und mit diesem Song grüße ich den Jörn Krieger nach Nürnberg. Radio. Einfach näher dran. Echt jetzt? Das ist echt voll daneben. Club, ha, aus alten Tagen mit Boy George. 20.38 Uhr. Oh, ich habe wieder Stress hier. Ja, was gibt's? Ich finde ja, deine Stimme klingt wie die von Don Hüttag. Das tut wieder Streit, ha? Wir müssen irgendwas tun für deinen Berufsstand, vor allem für dich, ja? Ein Schuhverkäufer, der Hufschmied des 20. Jahrhunderts. Genau, der Hufschmied des 21. Jahrhunderts eigentlich, ja? Aber du kannst auch was für mich tun. Komm, sag mal die Show an. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Also, ja, wirklich echt. Jetzt reiß dich zusammen, du hast noch eine Chance. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? So, jetzt ist Krieg. Charlie, komm, jetzt reicht's. Mach Platz. Nee. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Weg hier, du Kerl. Ladies and gentlemen, this just it. There will be country line dancing music played here tonight. Now. Und Action! Tada! ganzen Tag in Facebook. So, alle Facebook-Freunde, hallo. Ich bin ein Suchti, gefällt mir, gefällt mir. Brauchst du mein ganzes Leben hier? Ich bin ein Suchti, ja. Jetzt habe ich was Spezielles. Ich bin ja schon ein bisschen länger in diesem Gewerbe. Jahrzehntelang kann man schon fast sagen. Und als wir dieses Video gemacht haben, 1978, 79, da gab es noch kein Internet. Da gab es noch kein YouTube. Da hat man nicht gedacht, dass es jemals so kommen würde. Sonst hätte man nämlich das Ausführliche gemacht. Jetzt kommt aus dem Jahre 79 eine geschnittene Rockrunde, wie sie in der Veranstaltungshalle bei Charlie 2000 stattgefunden hat. Die Tonqualität bitte ich zu entschuldigen, aber das müssen wir uns anhören. Bitte schön. Ja.

Olli aus Kiel liebt es. Julia aus Dortmund könnte nicht mehr ohne. Frank aus Offenbach schwört auf sein neues Digitalradio. Und Markus aus Egelsbach ist begeistert. Ich bin echt super zufrieden. Das ist ein klasse Teil. Ich kriege damit noch alle meine UKW-Sender rein, die ich sonst auch immer gehört habe. Und habe jetzt auf einmal noch eine tolle neue Auswahl an neuen Programmen. Da ist Rock drin, da ist Dance drin oder eben Fußballradio. Also ich würde es eben weiterempfehlen. Immer mehr hören mehr mit Digitalradio. Wann wechseln Sie? Alle Infos jetzt auf digitalradio.de oder im Handel. Digitalradio. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Ja, und heute heißt es I Love High Heels. Alle Ladies in High Heels bis 24 Uhr 10 Euro frei Verzehr. Männer in High Heels bis 24 Uhr 20 Euro frei Verzehr. Ich hab's geschafft, ohne zu lachen. Ja, wunderbar. Morgen Samstag Hip-Hop VS House. Zwei Floors, zwei Styles. Morgen Samstag Einlass immer 22 Uhr. Dann heute in einer Woche die Single-Party, die kennt ihr ja. Und morgen in einer Woche, 16. März, Durstlöscher-Party. Codex Club in Aachen. Connection complete. Die feiern Zweijähriges und da gibt's extra einiges drauf. Und zwar showmäßig Balthasar und Jack Rock, DJs Marika Rossa, Pappenheimer. Auf drei Floors übrigens. Future Tracks, Adriano Rosso, Russo. Steven B, Goodfellas, Gianni Salpingidis, Alexander Zirkel, Mutastisch, Kilian Hüsam, Buck, Eirol, Hausarzt. Ab 18 Jahren. Mehr Infos unter codex-club.de. Ja, seid ihr auch okay nach Schwimmen? Ja, ich hoffe doch. Charlie is okay. He's alright. Jetzt machen wir eine neue Deutsche Welle Spezial, eh? Seid ihr mit dabei? Okay. Charlie is okay. Total beknackt. Here we go. Spezial bei Hitradio. Heart hitting, floor moving, bass kicking, house grooving, hot swinging. Alles klar, Herr Kommissar. Wir haben uns die Zeit im Leben. sulla strada del sol. L'istruzione della birra, gelati motta con brio. Grandioso per Italia, baciato da sole calda, Borsellino e vuoto totale, merci o mangio sempre solo spaghetti carbonara. Das waren Zeiten, ha? Nachtschwärmer. 21 Uhr und eine Minute. Da fällt mir gerade ein, da war ich ja auch, die Fete, die war ja in Offenburg-Weiher vor 2-3 Wochen. Und jetzt kommt dann die zweite Auflage am Ostersonntag in Elgersweier mit Thomas Andi und Heinz Ketchup. Veranstalter sind die Handballer des HC Hedos. Lass ihn fliegen! Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Wo? Wo? Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Freitagabend. Warm up the base! Einladung an diesem Wochenende nur bei magische Erfrischung. Jeden Freitag. Music in the air. Good vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. Uhr, Mike Candice und so weiter. Al, was gibt's? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Der ist unmöglich, der Kerl. Sowas musst du mir gefallen lassen. Los jetzt, mach Musik. Ja. Ich weiß, was ihr braucht. ist wieder alles drin, ne? Deep Purple, Usher, Ludacris, Daft Punk und so weiter. In the club looking so conspicuous and wild. He's living all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma milk the cow. Yeah. Forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off when they close. Then bend over to the front, touch your toes. I left the tag and I took the roll. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinky's valued over 300,000. Let's track you to one to please. Little fish fill cups like double D's. Me and Hirsch much more when we leave some dead. You want a lady in the street, but a freak in a bed. It's a sind da irgendwelche Frauen zu sprechen? Hallo! Sind Sie eine schöne Frau? Siehst du eine schöne Frau an? Die Party ist doch nicht so heiß, wie ich mir das vorgestellt hatte. Gar nicht wahr. Take out the papers and the trash. Tanzen, tanzen. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Tanzen, tanzen. I'm running through these aisles like Drano.

auch für ganz schüchterne und hoffnungslose Fälle. Samstag, 16. März. Durstlöscher-Party. Und zwar feiern die Durstlöscher 2 Jahre Durstlöscher. Das wird ordentlich gefeiert. Und haben sie ordentliche Unterstützung geholt. Da sind also da Balthasar und Jack Rock, Marika Rossa, Pappenheimer. Auf 3 Floors übrigens Future Tracks Adriano Russo. Stephen B. Goldfellas, Gianni Salpingidis, Alexander Ziegel, Motastisch, Kilian Hüsam, Buk Ario, Airol und Haushalt. Ab 18. Ab 18 Jahre. Ihr wisst Bescheid. Dankeschön. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Shuffling. Cause right now it's party time. Hope you light a drink, yeah. So Radio Killer, der Radio Star, da war wieder alles drin. Nach Schwärmer! 21.27 Uhr am Freitagabend. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Die doofe Witzecke. Zwei Blondinen stehen am Gartenzaun. Sagt die eine zum anderen, schau mal, da vorne guckt mein Mann im Strauß Blumen. Da muss ich heute Abend wohl wieder die Beine breit machen. Darauf die Freundin, die andere Blonde. Ey, warum? Habt ihr denn keine Vase? Ja. Komm, wir machen einen, weil wir brav ein Blondinen sind. Was macht eine Blondine mit einer Matratze an einer Bushaltestelle? Ja, sie hat einen Schrieb bekommen. Sie muss zum Vorstellungsgespräch und sollte ihre Unterlagen mitbringen. Ich sag nur, hallo Blondies. Alles nur Spaß. Okay. Oh, 21.31 Uhr. Ja. Oh, wir müssen mal wieder Freestyle machen, ne? Ja, schauen wir mal. Ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, was ihr braucht. Ihr braucht Power. Power. Everybody in the place. Power. Everybody in the place. Here we go again. We gotta do a song. That's right. Radio-Ohr.de, das ist die heiße E-Mail-Adresse, wo ihr mir Grüße schreiben könnt. Zum Beispiel der Achim grüßt die Tanja. Denke aus Offenburg, ja? Noch ein Gruß von der Schäfer Lena. Sie grüßt den Carsten Petersen aus Seelbach. Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Lichter an, volle Power. Hey, sexy lady. 싶으며 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 맨 때까지 가볼까 카카카카카 카메라 타임 I'm star. Whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, I'm gone. Can't touch this. Gangnam star. Whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, I'm gone. Can't touch this. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. My music is so hard. Makes me say. What am I to run and keep up? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town. And I'm known as such. And this is a beat up. You can't touch it. I told you, homeboy. Gangnam Style. Whoop, whoop, yeah. That's how we're living in you. No, I can't touch this. Look in my eyes, man. Gangnam Style. Whoop, whoop, whoop, whoop, whoop. I'm gonna break it down. Ja, darum ging es mir eigentlich MC Hammer um Psy. Ah. Ja, immer freitags die ersten Songs, die es noch gibt überhaupt. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Ein Lied, das euch gefällt. Hit Radio Ur. Einfach nur dran, dran, dran. Verlieren oft sprang ich in die Spree? Wie oft mussten sie mich retten, damit ich nicht untergehe? Am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese Erste Spezial. Westerland. Nachtschwamm, wenn ihr gerade zufällig bei Facebook seid, gebt bitte in die Suchzeile ein Charlie 2000 Fan. Dann landet ihr auf meine Seite. Bitte klickt an Gefällt mir oder Abonnieren, dass da was geht. Die ganze Woche hatte ich 5000, jetzt habe ich wieder nur 4999 Klicks. Das ist ein dauerndes Hin und Her. 21.47 Uhr. Oh, es ist Zeit für die Werbung.

Die feiern Zweijähriges im Codex und da gibt es alle möglichen Sachen. Die fahren ganz groß auf. Codex Club in Aachen. DJs Balthasar und Jack Rock. Marika Rossa, Pappenheimer, Future Tracks Adriano Rosso, Steven B, Goodfellas. Da steht noch in Klammer Ron Feller, B2B, Florian Fellmoser, Gianni Salpingidis, Alexander Zirkel, Mustastisch, Kilian Hüsam, Buck Eirol und Hausart. Ab 18 Jahren ist die Dorstlöscher am Samstag, den 16. März. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow. Ihr wisst Bescheid? Alles klar. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Es geht schon lange los. Jetzt geht's los. Charlie, es geht los. Ja. 1, 2, 3. Mamma mia, 80er Italo-Zeit. Eine Granate aus dieser Zeit. Lass mich kurz mal die Mails anschauen. Ich möchte meine Freundin grüßen, die aber leider nicht bei mir sein kann. Ich grüße Lena Schäfer. schönen Freitag noch, Carsten. Bitte schreibt doch immer drauf, woher ihr seid. Ich stehe hier völlig im Dunkeln. Alles klar, immer freitags, 19 bis 23 Uhr, ist der liebe Charlie hier bei Hit Radio. Und unvermeidlich ist denn ja die Bandis immer. Aber ich habe mich eigentlich schon dran gewöhnt, was soll's. Ah, Peggy, sie schreibt ein Tagebuch. Oh, Peggy, lass uns mal mithören. Lies mal vor. Dienstag um 11 Uhr abends, wir machen Liebe. 11:05 Uhr, Al ist eingeschlafen. 11:06 Uhr, fertig mit dem Beischlaf. Meine. Wir sind seit 15 Jahren verheiratet. Warum, warum, warum? Ach, das ist kein Geheimnis. Nur rücksichtsvoll zu sein, einander so zu nehmen, wie man ist. Nicht unbedingt darauf hinzuweisen, dass die Haare, die er auf dem Kopf verloren hat, jetzt aus seiner Nase wachsen und aus seinen Ohren. Ja, und sich mit der Tatsache abzufinden, dass es heutzutage schwer ist zu sagen, wo ihre Brust aufhört und ihr Bauch beginnt. Oh. Ja. Das Assi-Studio. Heute alle Dimensionen des Grauens. Hey, cool. Noch nie wurden die Zustände so schonungslos offengelegt. Es ist sehr ernst. Bahnfrei. Jetzt geht's erst richtig los. Ich habe sie gewarnt. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Und was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Die Nachtschwimmer hören gleich raus hier, dass das, der Sound von Tony Orlando ist aus den 80ern. Einerseits sie flirts mit Passion. Und wie hieß denn der andere? Fällt gar nicht ein gerade. Achtziger Spezial. We'll be right back.

funky beats. Somebody in the house say hell yeah. I like that for the people up top. Super, 90er Spezial, Dankeschön. Run to me on your Maximum Music FM. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. My friend. That's something everyone can enjoy. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. My friend's got a bitch. Bitch, bitch, bitch. My friend's got a bitch. Bitch, bitch, bitch. My friend's got a bitch. Bitch, bitch, bitch. My friend's got a bitch. Bitch, bitch, bitch. Let's go. Bitch, bitch, bitch. Ecke. Okay, die doofe Witze-Ecke. Was möchte ein Taubstummer in der Bank, wenn er ein Kondom und ein Ei am Schalter abgibt? Hä? Was möchte er? Einen Überziehungskredit bis Ostern. Also einen haben wir noch, den müssen wir noch bringen, ne? Ein Ehepaar. Sie zu ihm. Ich hatte heute einen wirklich seltsamen Traum, Schatz. Ich träumte von einem Kessel voller Pimmel. Er? Ja, war meiner auch dabei, ja. Ganz unten. Und er war der kleinste von allen. Oh. Er? Oh, Schatz, ich hatte aber auch so einen ähnlichen Traum. Ich träumte von einem Kessel voller Muschis. Sie? War meine auch dabei? Ja. Der Kessel stand drin. Das ist ja der Wahnsinn. Das gibt's nur bei Radio. Oh Mann, da falte ich im Kopf nicht aus. Aufhören. Super. Okay, fangen wir uns wieder. Man hat ja sonst nicht viel zu lachen. Ja. Ja, okay. Hier ist Ihr Radiopsychiater. Oh nein. Shit, jetzt ist hier aber die Kacke am Dampfen. Ich glaube, es hackt. außer Rand und Band. Licht aus. Spot an. From my video to my radio. From my video to my radio. It's my world. City light. Painted girls. In the day. Nothing matters. It's the night. Time that flatters. In the night. No control. Through the wall. Something's breaking. Wearing white. As you're walking. Down the street. Of a soul. You take my sense, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. You take myself, you take my self-control. You take myself, you take my self-control. You got me living only for the night. Before the morning comes, the story's told. You take myself, you take my self-control. I live among the creatures of the night. I haven't got the wit to try and find. I get a new tomorrow, so I guess I just believe it, that tomorrow never comes. Laura Branigan. Hier gibt es wieder Diskussionen ohne Ende. Es ist wieder ganz schlimm. 22.39 Uhr. Was gibt's? Oh, wieso bin ich mit diesem guten Aussehen geschlagen? Diesem steinharten Körper. Diesem festen Apfelpo. Ein Gesicht, das Anlaufstelle für Titten ist. Du bist ein unschlagbares Stück $500.000 Fleisch. Also entweder hast du jetzt gesoffen oder weiß ich, oder spinnst du von uns ganz ehrlich. Heute Abend zeige ich der Welt, wer der wirklich Idiot ist. Hoffentlich nicht ich, ja. Ich heiße Bundy. Wann hat der mal was Erfolgreiches zustande gebracht? Ratet mal, wer vor euch steht. Der Sultan des Schweißes? Ja. Ganz genau, Peck, du dumme Nuss. Außer Rand und Band. Licht aus. Spot an. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Tonight's gonna be a good night.

Heute Freitag, I love High Heels. Für alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro frei Verzehr, wenn sie High Heels tragen. Männer in High Heels 20 Euro frei Verzehr. Also Jungs, da lohnt sich doch mal so ein paar High Heels anzuziehen. Morgen den ganzen Tag mit Gelenkschmerzen rumzulaufen. Hä? So, morgen Samstag Hip-Hop vs. House. Zwei Floors, zwei Styles. Heute in einer Woche, Freitag 15. Single Party mit allen Aktionen, die wir schon kennen. Und Samstag, 16. März, Durstlöscher. Feiern zwei Jahre Jubiläum. Da fahren sie ganz groß auf. Zum Beispiel mit Balthasar und Jack Rock. Marika Rossa, Pappenheimer, Future Tracks. Codex Club in Aachen. Wie gesagt, Future Tracks, Adriano Russo. Steven B., Goodfellas, in Klammer Ron Feller, B2B, Florian Fellmoser. Janni Salbing Gittis, Alexander Zirkelmus, Tastisch, Kilian Hüsam, Buck Erol, Hausarzt. Einlass ab 18 Jahren, geöffnet ab 22 Uhr, wie immer. Es gibt auch einen kostenlosen Bus-Shuttle vom Bahnhof. Schaut mal auf die Durstlöscher-Seite. Ja, nach meiner Sendung kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Disco Dancing Great. Und quatscht und quatscht und quatscht. Dann zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Party Time! Das ist der neue Song von Gino Wild. Und wir haben 22.52 Uhr. Ich rufe Hallo Nacht, schwärme ins zweite Radioland. Die Chicks sind hier echt lecker und die Jungs am ausgechillt. Die Loser lassen wir zu Hause, wir sind das wahre Leben. Wir feiern, tanzen, singen, bis die Toten sich erheben. Hoch die Tassen, hoch die Hand. Ich lass den Bass von der Leine und ich hätt ihn auf euch drauf. Ich lass den Bass von der Leine, macht auf eure Ohren ab. Ich lass den Bass von der Leine und ihr seid dabei. Ich lass den Bass von der Leine und ich will mich frei. Ich lass den Bass von der Leine und ich hätt ihn auf euch drauf. Ich lass den Bass.

Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. So geil. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Der Nachfolger von Papst Benedikt XVI. Wird ab dem kommenden Dienstag gewählt. Das haben die 115 wahlberechtigten Kardinäle entschieden, die seit gestern in Rom versammelt sind. Christian Scholze aus der Nachrichtenredaktion, wie wird denn das Konklave ablaufen? Das läuft nach einer jahrhundertealten Tradition ab. Am Dienstagvormittag feiern die wahlberechtigten 115 Kardinäle erst eine Messe im Petersdom und am Nachmittag beginnt dann das eigentliche Konklave in der Sixtinischen Kapelle. Da sind übrigens auch 6 deutsche Kardinäle dabei. Es wird in einzelnen Wahlgängen gewählt, meistens über mehrere Tage, bis es für einen der Kardinäle eine Zweidrittelmehrheit gibt. Und genau der wird der neue Papst. Da steigt dann der berühmte weiße Rauch auf. Danke, Christian. Die beiden in Kolumbien entführten deutschen Touristen sind wieder frei. Das teilte das Internationale Komitee des Roten Kreuzes in Bogotá mit. Glückliches Ende einer Geiselnahme. Laut Rotem Kreuz wurden die beiden Rentner bereits Vertretern der deutschen Botschaft übergeben. Mehr als 4 Monate war das Brüderpaar in der Hand der Entführer. Die Männer aus Bayern und Südhessen waren auf Weltreise, fuhren im Geländewagen durch Lateinamerika, als sie Anfang November im Nordosten Kolumbiens gekidnappt wurden. Von Rebellen der selbsternannten Nationalen Befreiungsarmee. Die gaben an, dass sie die Reisenden für Spione gehalten hätten. Der Fall war erst Anfang Februar bekannt geworden, als die Entführer die Familien der Geiseln anschrieben, um Informationen über sie zu bekommen. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion. Der Flughafen Berlin-Brandenburg, der sich die Bezeichnung Pannen-Airport wohl redlich verdient hat, hat einen neuen Chef. Hartmut Medorn, ein